Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besetzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Auch in Rom beginnt gerade wieder ein neuer, sonniger Tag. Wir hätten vielleicht doch nicht herkommen sollen, was, Asterix? Natürlich, du sagst es. Aber du weißt doch, wie wir hierher gekommen sind, was, Obelix? Du weißt es natürlich. Ja, die beiden wissen es, aber wir haben keine Ahnung, wie und warum sie nach Rom gekommen sind. Drehen wir das Ganze also zurück. Zurück zum Anfang der Geschichte. Das heißt nach Lutetia, in die erstaunlichste Stadt des Universums. Heute heißt sie übrigens Paris. In den Straßen von Lutetia geht es, trotz Fahrverbot, sehr laut zu. Sehr laut, aber lustig, dank des berühmten Esprits der Lutetia. Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Idiot! Blöder Hundackel! Armleuchter! Trottel! Los, es geht weiter! Nein, nichts geht weiter! Es geht weiter! Ja! Und schauen wir uns doch mal diese kleine Gruppe aus der Provinz an, die schwer bepackt zu Fuß daherkommt. Also gute Miene, dass du nach Lutetia wolltest, um Einkäufe zu machen, kann ich verstehen. Aber müssen wir denn unbedingt zu Homöopathics? Ich kann schließlich nicht nach Lutetia fahren, ohne meinen Bruder zu besuchen. Du weißt aber ganz genau, dass mir Homöopathics auf die Nerven geht. Oh ja, natürlich, sobald es sich um meine Familie dreht. Aber er hat Karriere gemacht. Er mutet seiner Frau nicht zu, in einem Dorf von Verrückten zu leben, bewacht von blöden Römern. Und außerdem, warum musstest du die beiden da mitbringen? Ich habe vielleicht keine Karriere gemacht, aber ich bin Häuptling. Und ein Häuptling braucht eine Eskorte. Asterix und Obelix sind meine besten Männer, meine Ehrengarde. Na schön. Ich hoffe, dass deine Ehrengarde sich zu benehmen weiß. Wir sind da. Mein Mienchen. Mein Homöopathe. Galantine, Galantine, gute Miene und der Dingsbums sind da. Dingsbums? Welcher Dingsbums? Ich habe euch eine Muschel von unserem Strand mitgebracht. Majestix wollte euch wie gewöhnlich einen Hinkelstein mitbringen. Mein guter Majestix, sag selbst, was soll ich denn mit deinen Hinkelsteinen anfangen? Soll ich's dir wirklich sagen? Majestix! Nach vielerlei Freundlichkeiten dieser Art setzt man sich endlich zu Tisch. Oh, Galantine, das ist ja zauberhaft. Natürlich, du solltest mal etwas anderes haben als die Dorfmannskost. Was gibt's an dir auszusetzen? Zum Beispiel, dass ich in unserem Dorf nicht sehr oft Biberschwänze gegessen habe. Gib mir etwas von dem Wein, Obelix. Aber gern, ist lecker. Hier, Dingsbums, versuch die Rinderfüße à la Creme und du wirst mir... Ich will nichts von deinen Rinderfüßen. Du beeindruckst mich überhaupt nicht mit deinen Schweinereien. Majestix, benimm dich nicht wie ein Wildschwein. Solche Schweinereien muss man sich erst mal leisten können. Homöopathik. Nun ja, ich habe vielleicht nicht dein Gold, aber dafür habe ich Ruhm. Aber vom Ruhm, mein lieber Schwager, kannst du dir keine Rinderfüße kaufen. Ruhm ist mehr wert als all deine Hinterfüße, deine Rindergrühe, all diese Schweinereien. Komm in mein Dorf, du und Galantine, Galantine. Und ich lasse euch etwas vorsetzen, das du dir mit deinem ganzen Gold nicht kaufen kannst. Hier. Und was ist das für ein raffiniertes Mahl? Ein Ragout. Aber ein Ragout gewürzt mit den Lorbeerblättern vom Lorbeerkranz Julius Caesars. Hör nicht auf ihn. Er hat zu viel getrunken. Lass nur, gute Miene. Es ist sehr amüsant. Amüsant? Du wirst schon sehen, ich werde meine Leute nach Rom schicken, um Cäsars Lorbeerkranz zu holen und damit würze ich dann das Ragout. Natürlich. Recht hat er, der Dingsbums. Lass mich los, Asterix. Wir gehen nach Rom und holen Cäsars Lorbeerkranz. Natürlich. Lass dich umarmen, Obelix. Homöopater. Nein, nein. Wenn sich dein Schwertträger für so schlau hält, dann nehme ich seine Einladung an. Aber ich habe sein Wort, dass es auch wirklich der Lorbeerkranz von Julius Cäsar ist. Natürlich. Natürlich. Auf der Heimfahrt bekommt Gutermine in den nachtdunklen Straßen Lutetias einen Weinkrampf. In meinem ganzen Leben bin ich nicht so gedemütigt worden. Umgeben von lauter Betrunkenen, die nicht mehr wissen, was sie sagen. Nicht mehr wissen, was sie sagen? Ich werde ihm wirklich ein Ragout mit Cäsars Lorbeeren vorsetzen, diesem... Gutermine hat recht. Es ist Unsinn. Siehst du? Sogar deine besten Leute halten dich für ein großes, dummes Wildschwein. Das habe ich nicht gesagt. Gut, wenn du das nicht gesagt hast, dann fahr sofort nach Rom und bring mir Cäsars Lorbeerkranz. Natürlich. Lass dich umarmen. Wisst ihr, wie spät es ist? Amüsiert euch anderswo mit eurem Waldstück, ihr Wüstlinge. Nun, da wir wissen, warum Asterix und Obelix nach Rom gekommen sind, können wir den Faden unserer Geschichte wieder aufnehmen. Alles deine Schuld. Und ich habe nur eine Feldflasche mit Zaubertrank dabei, die mir Miraculix, unser Druide, gegeben hat. Reichlich wenig für so eine Expedition. Ja, ich hatte etwas getrunken, aber schwierig ist es nicht. Wir gehen in den Palast rein, hol den Kranz raus und kehren ins Dorf zurück. Aha. Ist das ein guter Plan? Sehr gut, natürlich. Da ist der Palast. Also, wir massakrieren die Wache und wenn wir im Palast sind, fragen wir einfach, wo Cäsars Lorbeerkranz ist, weil wir ihn brauchen, um damit ein Ragout zu würzen. Und wenn wir den Kranz dann haben, hauen wir alles kurz und klein und gehen nach Hause zurück, richtig? So ist es. Obelix! Ja. Die Legionäre sind hier aus anderem Holz geschnitzt als die bei uns. Und der Zaubertrank gibt uns zwar Kraft, aber er macht uns nicht unverwundbar. Wir müssen einen anderen Weg finden. Sieh mal, da kommt gerade ein Mann aus dem Palast. Vielleicht kann er uns was sagen. Ihm nach. Ja, schön. Er weiß, wie man rauskommt, aber das beweist noch lange nicht, dass er auch weiß, wie man reinkommt. In einer Taverne machen sich die Freunde an den Römer heran. Verzeihung. Wir sind Besucher aus dem Ausland. Was muss man denn so gesehen haben in Rom? Ah, da gibt es eine Menge zu sehen. Wisst ihr, Rom ist die erstaunlichste Stadt des ganzen Universums. Ja, kann man zum Beispiel Cäsars Palast besichtigen? Oh nein, nein, ausgeschlossen. Aber ihr wart doch auch drin. Ich bin ja auch ein Sklave von Cäsar. Kaltmamselos ist mein Name. Ich arbeite in den Palastküchen. Da sitzt ihr ja an der richtigen Stelle für Ragus. Obelix, trink und halt den Mund. Ragus? Hört nicht auf ihn. Wie wird man denn Sklave bei Cäsar? Er kauft sie im Allgemeinen bei Tifos. Der ist Händler für Luxussklaven. Er hat beste Ware. Alles importiert. Ich zum Beispiel komme aus Griechenland. Sehr gute Qualität. Aber nicht billig, nicht billig. Bei Typhus. Aha. Asterix hat eine Idee. Und so begeben sich die beiden zum Sklavenmarkt. Wer will Fässer durchhaben? Hier draußen reicht drüben muss es sein. Seid ihr Typhus? Nein, sein Assistent. Ich bin Typhus. Was kann ich für euch tun? Wir haben gerade Bretonen von allerfeinster Qualität hereinbekommen. Wir wollen nicht kaufen, sondern verkaufen. Ach, wen habt ihr mir denn anzubieten? Uns. Euch? Aber ich kaufe doch nicht jeden X-Beliebigen. Wir sind keine X-Beliebigen. Ganz bestimmt nicht. Der Dicke riecht nach Wein. Ausnahmsweise. Aber er ist sehr stark. Obelix, zeig, wie stark du bist. Ehrlich? Ja, nicht schlecht, aber ich führe nur Luxusartikel. Bedenkt, dass ich den cäsarischen Haushofmeister erwarte, der bei mir neue Ware kaufen will. Ich bin auch sehr stark. Soll ich es euch zeigen? Nein, nein, nicht nötig, Meister. Ich bin sicher, Sie werden eine Vierde für unser Fortiment sein. Gut, ich nehme euch, aber nur in Kommission. Wenn ich euch heute nicht losbekomme, müsst ihr euch woanders verkaufen. Los, rauf aufs Podium zu den anderen. Nehmt Haltung an und werft euch in Positur. Ihr seid hier nicht in Ketten. Ihr seid wohl Werbeartikel. Ramsch. Ramsch? Wer ist hier Ramsch? Obelix, bleib ruhig. Du Schießbudenfigur. Also bitte, bitte, bitte, bleibt wenigstens höflich. Schweig, du Dreingabe. Er ist auch stark, mein Kumpel, was? Ihr Gallier, macht, dass ihr fortkommt. Vielleicht findet ihr eine Boutique oder einen Supermarkt, wo sie euch nehmen, ihr seid frei. Nein, wenn nötig, kämpfen wir sogar darum, nicht frei zu sein. Entfernt diese Ware! Der Haushofmeister Julius Cäsars kann jeden Augenblick hier sein. Das wollen wir doch mal sehen. Aufhein! Nein, aufhören! Ihr macht das ganze Geschäft kaputt! Ihr ruiniert mich! Was kosten die beiden Geier? Ihr wollt sie kaufen? Ich finde sie sehr spaßig. Aber natürlich will er uns kaufen. Und er macht ein gutes Geschäft, nicht wahr, Obelix? Oh ja, wir sind natürlich ein sehr gutes Geschäft. Aber was sollt ihr kosten? Euer Preis ist der seine. Bitte? Schweig! Und so wechseln Asterix und Obelix für 6 Sesterzen den Besitzer. Das ist übrigens ein Dumpingpreis erster Güte. Und sobald wir in Cäsars Palast sind, machen wir uns auf die Suche nach den Lorbeeren. Wenn er sich nicht gerade darauf ausruht. Kurz darauf. Wir sind da. Du, Asterix, das ist ja gar nicht der Palast von Cäsar. Na, vielleicht hat er mehrere Häuser. Alpaka, Tibia, Flöde, alle mal herkommen. Da sind 2 Gallier von Typhus. Von Typhus? Bist du verrückt, Claudius? Wo der so teuer ist? Oh, wenn ich mir überlege, was das für ein Theater in diesem Haus ist, wenn ich mal eine neue Toga möchte. Oh, und deswegen macht ihr so ein Geschrei? Ich wollte euch eine Freude machen. Ich finde sie lustig. Schön. Dann kann ich ja wieder ins Bett gehen. Ich muss ein bisschen schlafen. Hast du schon wieder die ganze Nacht durchgezecht? Sag mal, sind wir hier nicht bei Julius Cäsar? Bei Cäsar? Du hast recht, sie sind wirklich lustig. Aber nein, Gallia, du bist mitnichten bei Cäsar. Du bist vielmehr bei mir, bei Claudius Überfluss. Das ist meine Alpaka, meine Tochter Tibia und mein Blödel Gracchus. Und was sollen wir mit denen? Unser Bedarf an Sklaven ist doch gedeckt. Sie könnten für uns kochen. Die gallische Küche ist berühmt. Es kann auf keinen Fall schlimmer sein als das, was Autodidakt der Brite uns vorsetzt. Kurzschluss! Ja, Meister? Kurzschluss! Bring die beiden gallischen Sklaven in die Küche. Sie werden sich ab sofort um die Mahlzeiten kümmern. Folgt Kurzschluss unserem Haushofmeister. Hört doch! Aber aufgepasst, Kurzschluss! Sie sind von Typhus! Hier ist euer Reich, ihr Zuckerpüppchen. Ihr was? Ihr Zuckerpüppchen. Ich bin nämlich kein Zuckerpüppchen von Typhus. Ich bin nicht so zerbrechlich wie ihr. Aber ich habe einen guten Job in diesem Irrenhaus. Also versucht nicht, mich zu vertreiben. Der spinnt, Herr Römer. Das ist das erste Mal, dass mir einer sagt, ich sei zerbrechlich. Gehen wir jetzt wieder, Asterix? Nein, wenn wir erstmal flüchtige Sklaven sind, haben wir keine Chance mehr, in Caesars Palast hineinzukommen. Wir müssen Überfluss dazu bringen, uns Typhus zurückzugeben, damit er uns wieder zum Verkauf anbieten kann. So wie die Leute, die bei dir einen Hinkelstein kaufen und ihn dir zurückbringen, wenn sie nicht zufrieden sind. Mit meinen Hinkelsteinen ist jeder zufrieden. Naja, schon gut, schon gut, schon gut. Denen brauen wir was zusammen, dass sie so bald nicht vergessen werden. Beim Teutates. Bring alles her, was du in der Speisekammer aufstöbern kannst. Ja, Pfeffer, Salz, Nierenfeigen und Kernseife. Ein Huhn, Honig, Pfefferschoten, Blut und Eier. Gerade verkehrt. Her damit! Hier sind noch mehr Pfefferschoten und Pfeffer. Also alles rein in den Topf. Wird das Huhn gerupft? Gerupft? Wozu denn das? Bald brodelt ein feines Ässchen auf dem Herd. Es ist Essenszeit, meine Zuckerpüppchen. Seid ihr soweit? Natürlich, lasst auftragen. Aha, zuerst will ich die Kochkunst unserer Zuckerpüppchen prüfen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dafür wird man euch kreuzigen. Ich hatte schon Angst, ihr würdet mich vertreiben, aber von wegen. Los, ab mit dem Fraß. Ich frage mich, ob ich etwas zu weit gegangen bin. Naja, mögen uns die Götter helfen. Obelix, was ist denn mit dir los? Mit mir ist los, dass du mich nicht hast kosten lassen. Ich darf nie was. Asterix und Obelix setzen sich also in die Küche und harren ihres Schicksals. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Obelix, jetzt geht's um Kopf und Kragen. Wir müssen unser Leben so teuer wie möglich verkaufen. Ja, ist es denn noch nicht verkauft? Lasst euch umarmen. Bitte? Dieses sagenhafte Gericht hat mich mit einem Schlag kuriert. Na, dank euch kann ich jetzt unbeschwert die ganze Nacht mit meinen Kumpeln saufen und blödeln, weil ich weiß, dass ihr mir am nächsten Morgen dieses wundervolle Zeug kocht, das einen neuen Menschen aus mir macht. Kommt, kommt, die Familie will euch gratulieren, obwohl es ihnen nicht ganz so gut bekommen ist. Wie ihr meint. Wenig später zeigt Kurzschluss unseren beiden Freunden ihr Quartier. Dem Kreuz seid ihr nochmal entkommen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man euch den bösen Tieren vorwirft. Asterix, glaubst du, dass wir als Leckerbissen enden werden? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Idee, wie wir den Römern den Appetit verderben können. Also, morgen in aller Frühe stehen wir wieder zum Verkauf. Hm? Aber jetzt lass uns ein paar Stunden schlafen, Obelix. Obelix, du schnarchst ja schon. Noch vor Morgengrauen erhebt sich Asterix wieder. Obelix, Obelix, aufwachen. Es ist soweit. Gehen wir in die Küche, da finden wir bestimmt etwas Geeignetes. Ja. Und dann bricht in dem nächtlich stillen Haus die Hölle los. Was ist denn hier los? Das ist Untergang. Was macht ihr da beim Jupiter? Das ist bei uns Galliern so üblich. Nachts wird gefeiert. Auspeitschen lassen müssen. Ware von Typhus auspeitschen lassen? Glaubst du, Gallier schüttelt man von den Bäumen? Was? Seid ihr alle noch auf? Um diese Zeit kommst du also heim. Und gerade richtig, wie ich sehe. Endlich mal was los in dieser Bude. Oh ja, lasst uns feiern wie die Gallier. Ich hol schnell meine Freunde. In deren Zustand können sie noch nicht weit sein. Aber... Oh ja, mein Überfluss. Lass uns eine Spontanorgie organisieren, wie damals, als wir jung waren. Kurzschluss. Lass die Lampen anzünden. Man bringe Wein und Musikanten und Tänzerinnen. Kurz darauf hocken Asterix und Obelix in ihrem Gemach. Sag, Asterix, wie wär's? Kann man die nicht weiterverkaufen? Der nächste Tag erhebt sich über einem endlich ruhigen Haus. Ich sehe nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Wir müssen uns Überfluss abkaufen. Danach finden wir schon einen Weg in Cäsars Palast. Gib mir alles Geld, was du hast. Ja. Ja. Meinst du, dass das reicht? Immerhin sind wir von Typhus. Vielleicht können wir uns gar nicht leisten. Wir werden feilschen. Und unsere Freunde werden von Claudius' Überfluss schon erwartet. Meine lieben Gallier, wir haben uns heute Nacht prächtig mit euch amüsiert. Nur bin ich heute ein wenig müde. Ich habe eine wichtige geschäftliche Verabredung im Palast. Geht für mich hin und sagt, dass ich mich nicht wohlfühle. In den Palast von Julius Cäsar. Ja, ihr fragt nach Tiberius Platzfuß. Das ist einer von Cäsars Sekretären. Moment noch, wir wollten euch was abkaufen. Nein, Obelix, sei still. Doch das Gespräch ist von einem Missgünstling belauscht worden. Aha, die haben mich schon ausgebotet. Sie gehen zum Palast, nicht ich. Gut, ich weiß, was ich zu tun habe. Ahnungslos machen sich unsere Freunde auf den Weg. Ist das nicht sagenhaft? Was ist jetzt los? Kaufen wir uns nicht ab. Das ist doch nicht mehr nötig. Wir haben jetzt einen Grund, in Cäsars Palast hineinzukommen. Wenn wir erst drin sind, finden wir schon Mittel und Wege, die Lorbeeren von Julius Cäsar zu ernten. Schade. Ich hätte mir uns gern gekauft. Das wäre ein nettes Reiseandenken gewesen. Wenig später erreichen die Freunde den Palast. Halt! Quo vadis? Wir kommen von unserem Meister Claudius Überfluss mit einer Botschaft für... Für Tiberius Plattfuß, den Sekretär Julius Cäsars. Herein, herein! Ihr werdet erwartet. Er hat uns ohne weiteres reingelassen. Es klappt also. Sollen wir fragen, wo die Lorbeeren sind? Ja, es klappt. Aber woher weiß er, dass wir erwartet werden? Keine Bewegung, Gallia. Ihr seid umstellt. Gut so. Geht's los? Nein. Erst mal sehen, was Sie wollen. Außerdem können Sie uns mit Ihren Waffen in Stücke hauen. Na und? Wir gehören uns doch nicht. So, so. Ihr wolltet also Julius Cäsar ermorden. Wie bitte? Ein ehrlicher Sklave, der für diese Tat noch eine Belohnung kriegt, hat eure Verschwörung entdeckt und euch angezeigt. Werft sie in den Kerker des Palastes. Des Palastes? Aber töten wollten wir Julius Cäsar doch gar nicht. Oder, Asterix? Wollt ihr etwa abstreiten, dass ihr es auf Cäsars Kopf abgesehen hattet? Nur auf das, was er oben drauf hat. Warum verteidigen, Obelix? Wir sind nicht nur verraten, sondern auch verkauft. Führt sie ab! Und so landen ein ziemlich zufriedener Asterix und ein ziemlich verblüffter Obelix im Kerker des Palastes. Ich verstehe das nicht, Asterix. Warum lassen wir uns das gefallen? Das sind doch schließlich nur Römer. Aber was Besseres hätte uns gar nicht passieren können, Obelix. Wir sind im Palast. Und heute Nacht schleichen wir uns aus dem Kerker und suchen in aller Ruhe nach Cäsars Lorbeeren. Wie? Heute Nacht wird wieder nicht geschlafen. Und in der Nacht... Obelix, mach die Tür so leise wie möglich auf und schalt die Wache aus. Worauf wartest du noch? Ich muss ihn wieder auffangen. Die scheppern immer so beim Runterfahren. Wir werden alles durchsuchen, aber ganz leise. Und so arbeiten sich die beiden langsam durch den Palast. Alle paar Meter legt Obelix mal einen Stapel Legionäre ab. So vergeht die Nacht. Es wird bald Tag. Na, gehen wir lieber in den Kerker zurück und machen morgen weiter. Ja, aber wann wird denn endlich mal geschlafen? Du wirst sehen. Die jagen uns morgen wieder ganz früh raus. Und wieder erhebt sich ein neuer, sonniger Tag über der erstaunlichsten Stadt des Universums. Über Rom. Sie haben alle Nachtwächter überwältigt und aufgestapelt. Schaut, Centurio, das Schloss der Kerkertür ist herausgebrochen. Beim Jupiter! Ja, spinnt ihr denn, ihr Römer? Kann man bei euch überhaupt nie richtig schlafen? Ihr seid gar nicht ausgebrochen? Nein, schließt die Tür und lasst das Schloss reparieren. Oh, Verzeihung. Das sind Zauberer. Womöglich gallische Druiden? Die haben ganz schreckliche Götter, die wir nicht kennen. Wir müssen sie uns vom Hals schaffen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich wollte ja warten, bis Cäsar zurück ist, aber sei es drum. Wachen verstärken. Alle Mann in Alarmbereitschaft. Wenig später in der Zelle. Wir müssen Cäsar persönlich finden. Also im Allgemeinen befindet er sich direkt unter seinem Lorbeerkranz. Das sind ja meine Klienten. Eure Klienten? Ja, ich bin Titus Redefluss, euer Verteidiger. Ihr sollt noch heute verurteilt werden und ich habe den Auftrag, euch zu verteidigen. Das ist sehr günstig für mich, denn bei zwei gallischen Zauberern wird das Publikum nur so strömen. Ich habe da so ein Spezialplädoyer, das folgendermaßen anfängt. Die Länder Karthago, sagte Cato der Ältere. Du verhilfst uns also zu unserer Freilassung. Ihr scherzt wohl. Im Zirkus ist eine ganze Meute wilder Tiere eingetroffen, die nichts Anständiges zu beißen haben. Und jetzt zwei gallische Zauberer. Bedenkt doch, was für ein festlicher Fraß. Kommt Julius Cäsar auch zu solchen Festmählern? Im Allgemeinen, ja. Der Länder Karthago werde ich Ihnen also zurufen. Und wenn er in den Zirkus geht, trägt er dann seinen Lorbeerkranz? Bis jetzt habe ich noch nie erlebt, dass er einen Strohhut aufhatte. Hör jetzt lieber mein Plädoyer an. Die Länder Karthago, sagte der ältere Cato. Die gallischen Zauberer sollen dem Gericht vorgeführt werden. Um es kurz zu machen, die beiden wurden natürlich zum Tode in der Arena verurteilt. Und so fanden sie sich bald in einem düsteren Verlies des Circus Maximus wieder. Dieser Amphorewein schickt euch Typhus und die Familie Überfluss diese Leckereien. Köstlich, diese Wildschweine. Ja, das ist der Vorteil, wenn man verurteilt wird, den Bestien vorgeworfen zu werden. Da gibt's immer leckere Sachen zu essen. Für euch ist übrigens ein tolles Programm vorgesehen. Löwen, Panther, Leoparden, Tiger. Und was für schöne Exemplare. Und seit einer Woche haben sie nur Salat gehabt. Guten Appetit. Asterix, ich hab Angst. Angst, Angst vor ein paar wilden Tieren. Ach, es sind nicht die wilden Tiere. Es ist das Publikum, all die Leute. Ach was, das verliert sich spätestens in der Arena. Ich habe aber solche Angst, mich zu blamieren. Und dann ist es soweit. Der Circus Maximus ist gerammelt voll. Oh, jetzt seid ihr dran. Na, endlich. Was ist denn das da? Ach, das ist nur zum Würzen. Was für ein Berufsethos. Daran erkennt man die großen Artisten. Wie sitzen meine Zöpfe? Es ist wirklich jammerschade, dass Julius Cäsar nicht da ist, um der Festvorstellung beizuwohnen. Wie bitte? Ich sagte, dass Julius Cäsar nicht hier ist. Wo ist er denn? Ich glaube, auf einem Feldzug gegen die Piraten. Auf jetzt! Ihr wisst ja Bescheid. Wenn Julius Cäsar nicht da ist, treten wir nicht auf. Wir warten auf ihn. Was? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Und ob? Ihr wisst ja Bescheid. Sag mal, wird's bald. Das Publikum wird schon ungeduldig. Und die Tiere sind auch kaum noch zu bändigen. Ein Löwe hat bereits einen Panther aufgefressen. Die wollen nicht auftreten. Oh, das kann vorkommen. Besonders in diesem Metier, wo man es ja grundsätzlich mit Anfängern zu tun hat. Seid doch vernünftig. Das Publikum wird euch schon nicht auffressen. Wir treten nicht auf. Und ihr wisst ja Bescheid, wie der andere. Komm, wir helfen nach, Kerkermeister. Einverstanden, Tierbändiger. Geht's los, Asterix. Auf geht's. Sind doch wir das? Oh, doch nicht hier. Wenn ihr euch prügeln wollt, dann geht in die Arena. Hört das Publikum. Hört ihr es? Ich flehe euch an. Geht in die Arena. Die werden wir sonst den Zirkus demolieren. Der Zirkus ist mein Leben. Gut, gut, wir gehen ja schon, aber nur, weil du's bist. Habt Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Nanu, nur ein Löwe? Wo sind denn die anderen Viecher? In dem Löwen. Er hatte solchen Hunger. Brrr. Räumt den Zirkus! Im allgemeinen Tumult ist es für Asterix und Obelix ein leichtes, sich davonzumachen. Langsam senkt sich die Nacht über die erstaunlichste Stadt des Universums. Unsere Freunde wissen eigentlich immer noch nicht so recht, wie sie an Cäsars Lorbeerkranz kommen sollen. Vor allen Dingen ohne Cäsar. Da haben sie eine interessante Begegnung. Es lebe Julius Cäsar! Sag mal, das ist doch der Filius von Überfluss, Obelix. Ob der auch Bescheid weiß? Hallo, Gracchus! Hallo, Freunde. Es lebe Julius Cäsar! Aber warum betrinkst du dich denn so furchtbar? Um die Rückkehr von Julius Cäsars zu feiern. Cäsars Rückkehr? Er ist als Sieger von seinem Feldzug gegen die Piraten zurückgekehrt. Morgen gibt es einen Triumphzug durch die Straßen Roms. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Das hat mir Kurzschlüsse alles erzählt. Und der sitzt jetzt an der Quelle, der Schutz... Kurzschuss... Kurzsingsbums. Zuerst hat er euch noch denunziert. Und dann hat man ihn als Belohnung dafür zum Leibsklaven von Julius Cäsar gemacht. Und wo ist Kurzschluss jetzt? Der sitzt in der Kneipe da hinten. Aber gebt Acht, er ist vollkommen blau. Nichts wie hin. Die Kneipe ist schnell gefunden. Na nun, die war ja schon geschlossen. Nein, um keinen Preis. Um diese Zeit lasse ich keine Gäste mehr rein. So, und was ist mit dem da drüben am Tisch? Den kriege ich nicht wach. Seinen Kumpel konnte ich noch vor die Tür setzen. Aber ihn muss ich wohl hier schlafen lassen. Den wecken wir euch schon auf. Na schön, wenn ihr ihn rauskriegt, spendet ihr euch eine Runde. Kurzschluss, wir sind's. Mach doch bitte die Augen auf, Kurzschluss. Hä? Ich kann alles erklären. Allerhand, das ist ja toll. Könnt ihr nicht jede Nacht kommen? Ich hab da immer den einen oder anderen, den ich nur schwer wachkriege. Dann erklär mal Kurzschluss. Ich hatte doch solche Angst, ihr würdet mich aus meiner Stellung vertreiben. Und darum habe ich euch denunziert, aber ich bereue es. Oh ja, ich bereue es so sehr. Und wie ich es bereue. Es hat den Anschein, als würdest du dich jetzt in Cäsars nächster Umgebung aufhalten. Ja, und ob? Morgen mache ich bei seinem Triumphzug mit. Auf seinem Wagen. Auf seinem Wagen? Ja, bei seinem Triumphzug hält immer ein Sklave den Lorbeerkranz über das Haupt des Triumphvaters. Und dieser Sklave bin diesmal ich. Cäsars Lorbeerkranz. Das ist ja kolossal. Beim Teutates. Das will ich meinen. Für einen Sklaven ist das die Karriere. Jetzt bin ich auch ein Zuckerpüppchen. Herr Wirt, habt ihr Lorbeerblätter? Lorbeer? Nein, nur Fenchel. Das geht auch. Schnell her damit. Sag mal, ihr wollt doch nicht etwa mit mir tauschen? Nein, nein, wir wollen nur die Kränze tauschen. Ich werde dir sagen, was du morgen zu tun hast, falls du Interesse hast, den morgigen Tag noch zu erleben. Ich fühle mich nicht so wohl. Ein bisschen viel getrunken. Eigentlich kann ich morgen beim Triumphzug gar nicht mitmachen. Wirt, Nehmt einen Kessel und tut Folgendes hinein. Ein ungerupftes Suppenhuhn, Kernseife, Marmelade, gemahlenen Pfeffer, Salz, Nieren, Feigen, Honig, Blutwurst, Granatapfelkerne, Eier und Pfefferschoten. Den Fenchel auch? Nein, aus dem Fenchel winden wir Kränze, nicht wahr, Obelix? Natürlich. Obelix! Im Morgengrauen in einer Gasse beim Palast von Julius Cäsar. Da ist er. Ich muss sagen, dein Gebräu ist wirklich spitze. Schnell, nehmt! Die Lorbeeren des Cäsar. Vergiss nicht den Fenchelkranz. Also abgemacht. Ich sehe euch nie mehr wieder. Das schwören wir dir beim Teutates. Ja. Der Triumphzug ist wirklich ein schöner Triumphzug. Der Beifall ist ohrenbetäubend und vor lauter Raserei des Volkes merkt keiner, dass der Kranz des Triumphators nicht aus Lorbeeren gewunden ist. Keiner? Irrtum, denn ihm kann man nichts vormachen, dem Größten unter den Großen, diesem Wolf, dem wahren Sohn der römischen Wölfe. Wieso habe ich plötzlich Appetit auf gegrillten Fisch mit Fenchelsalat? Nun, Homöopathix, wie findest du mein Ragout mit den Lorbeeren des Cäsars? Trotz deines vielen Goldes kriegst du sowas zu Hause nicht zu essen, oder? In der Tat, es ist ein bisschen zu sehr durch. Und statt Lorbeeren wäre Fenchel besser gewesen. So? So! Danach feiert man in dem gallischen Dorf in sternklarer Nacht das Gelingen dieses außergewöhnlichen Ragouts. Doch die Reise von Asterix und Obelix hat noch tiefgreifende und unerwartete Folgen. Die Römer, die jetzt ein Mittel gegen die üblen Nachwirkungen übermäßigen Alkoholgenusses haben, ergeben sich nun erst recht dem Trunk. Ursache ihrer Dekadenz und des Zusammenbruchs ihres Reiches. Darum merket wohl, zu viel Alkohol ist aller Laster Anfang. Natürlich.